Erster Gott sprach durch den Propheten Jeremia über Babel. Er sprach über das Land der Chaldäer. Zweiter sagt es allen Völkern. Babel ist besiegt. Die falschen Götter sind kaputt und schämen sich. Dritter, ein Volk kommt aus dem Norden. Es macht das Land leer. Menschen und Tiere laufen weg. Vierter, dann kommen die Menschen aus Israel zurück. Sie weinen und suchen ihren Gott. Fünfter, sie fragen nach dem Weg nach Zion. Sie wollen für immer bei Gott bleiben. Sechster, mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Anführer haben sie falsch geführt. Sie haben ihr Zuhause vergessen. Siebten, Feinde haben sie gefressen. Die Feinde sagten, wir sind nicht schuld. Israel hat gegen Gott gesündigt. Achter, lauft weg aus Babel. Verlasst das Land der Chaldäer. Seid schnell wie Ziegen vor der Herde. Neunter, Gott holt viele starke Völker aus dem Norden. Sie kämpfen gegen Babel. Ihre Pfeile treffen immer das Ziel. Zehnter, die Feinde nehmen alles aus Chaldäa mit. Sie werden reich dabei. Das sagt Gott. Elfter, ihr habt mein Volk bestohlen. Ihr seid froh und lacht laut. Ihr springt wie junge Kühe auf der Wiese. Zwölfter, eure Mutter wird sich schämen. Babel wird eine Wüste sein. Es gibt dort kein Wasser mehr. Dreizehnter, Gott ist zornig auf Babel. Niemand wohnt mehr dort. Alle Leute wundern sich über die Zerstörung. Vierzehnter, Soldaten mit Bogen, kommt her. Schießt auf Babel. Babel hat gegen Gott gesündigt. Fünfzehnter, ruft laut gegen die Stadt. Die Mauern von Babel fallen um. Gott rächt sich jetzt an Babel. Sechzehnter, in Babel gibt es keine Bauern mehr. Alle fremden Menschen laufen nach Hause. Sie haben Angst vor dem Schwert. Siebzehnter, Israel ist wie ein Schaf. Löwen haben es gejagt. Erst kam Assur, dann kam der König von Babel. Achtzehnter, Gott sagt, ich bestrafe den König von Babel. Ich bestrafe sein Land, wie ich Assur bestraft habe. Neunzehnter, ich bringe Israel zurück nach Hause. Sie finden dort wieder gutes Essen. Sie werden auf den Bergen satt. Zwanzigster, dann sucht man die Sünden von Israel. Aber man findet keine Sünden mehr. Gott vergibt seinem Volk. 21. greift das Land der Rebellen an. Tötet die Menschen dort mit dem Schwert. Macht alles kaputt, wie Gott sagt. 22. man hört Krieg im Land. Es gibt eine große Zerstörung. 23. Babel war wie ein Hammer für die Welt. Jetzt ist der Hammer kaputt. Alle Völker haben Angst vor Babel. 24. Babel, ich habe dir eine Falle gestellt. Du hast gegen Gott gekämpft. Jetzt bist du gefangen. 25. Gott hat seine Waffen geholt. Er ist sehr zornig. Er hat viel Arbeit im Land der Chaldäer. 26. kommt von überall her gegen Babel. Macht die Lagerhäuser auf. Macht alles ganz kaputt. 27. tötet alle starken Männer in Babel. Ihre Zeit ist vorbei. Jetzt kommt die Strafe für sie. 28. Leute laufen aus Babel weg. Sie erzählen in Zion, Gott rächt seinen Tempel. 29. holt viele Bogenschützen gegen Babel. Niemand darf weglaufen. Babel war sehr stolz gegen Gott. 30. die jungen Männer sterben auf der Straße. Alle Soldaten sterben an diesem Tag. Das sagt Gott. 31. Gott sagt, ich bin gegen dich, du stolze Stadt. Deine Zeit der Strafe ist jetzt da. 32. die stolze Stadt fällt hin. Niemand hilft ihr auf. Gott macht alles mit Feuer kaputt. 33. Israel und Juda hatten es schwer. Die Feinde hielten sie fest. Sie ließen sie nicht gehen. 34. aber ihr Helfer ist stark. Sein Name ist Gott. Er hilft seinem Volk und gibt ihm Ruhe. 35. ein Schwert kommt über Babel. Es trifft die Chefs und die klugen Männer. 36. ein Schwert kommt über die Lügner. Ein Schwert kommt über die starken Soldaten. Sie haben Angst. 37. Ein Schwert kommt über die Pferde. Die Schätze werden gestohlen. Die Männer werden schwach wie Frauen. 38. Das Wasser in Babel wird trocken. Das Land hat viele falsche Götter. Die Menschen dort sind wie verrückt. 39. Wilde Tiere wohnen bald in Babel. Nie wieder wohnen dort Menschen. Es bleibt für immer leer. 40. Gott zerstörte Sodom und Gomorra. So wird auch Babel zerstört. Niemand lebt mehr dort. 41. Ein Volk kommt aus dem Norden. Viele Könige kommen von weit weg. 42. Sie haben Bogen und Speere. Sie sind sehr hart und böse. Sie reiten auf Pferden zum Kampf gegen Babel. 43. Der König von Babel hört das. Seine Hände werden schwach. Er hat große Angst und Schmerzen. 44. Gott kommt wie ein Löwe. Er jagt die Menschen schnell weg. Niemand ist so stark wie Gott. 45. Hört den Plan von Gott gegen Babel. Er schleppt sogar die Kleinen weg. Das Land erschrickt sehr. 46. Die Erde zittert, weil Babel besiegt ist. Man hört das Schreien bei allen Völkern.